Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, die 80er neu belebt, die französische Band Nouvelle Vague. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbers. And ambitions are alone, and his sentiment right, but emotions hard growth, and a sentiment arise, take a different road, then love. Darf man das, darf man Joy Division's Loveful Tears Apart so spielen, wie es Nouvelle Vague gemacht haben? Bei Wikipedia steht zu lesen, dass die Musik-Website Monsters and Critics der Gruppe vor allem kommerzielle Beweggründe unterstellt. Nouvelle Vague, cocktailschlürfende Ex-Punks, deswegen erfolgreich, weil ihre Musik oft in Filmen, TV-Serien und Werbespots auftaucht. Wie dem auch sei, hier ist das Original von Joy Division zum gerade gehörten Song. Oh, Ähnlich wie mit dem Joy Division Song verhält es sich auch mit Guns of Brixton, einer der bekanntesten Songs der britischen Punkband Clash. Die Nouvelle Vague-Interpretation ist süß, hat aber so gar nichts mehr von der Schärfe des eigentlichen Originals. Dennoch retten Marc Collin und Olivier Libiot den Song vor dem Vergessen und es ist sicher auch eine Prise Humor mit im Spiel, wenn sie den genauso interpretieren. At your front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How are you gonna go shot down on the pavement or waiting on death? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life you like it well, but surely your time will come. As in heaven, as in hell, you see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the hunter they come. You know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us. But oh, the guns of Brixton. When they kick at your front door, you can bruise us, yeah, even shoot us, but oh, the guns of Brixton, shot down on the pavement, waiting in death row. His game's called surviving. You can bruise us, but you have to answer too. Guns of Brixton in der Cocktailbar. Jedenfalls klang es wirklich so ähnlich. Under blue moon I saw you. So soon.

The Killing Moon, einer der bekanntesten Songs der britischen Band Echo and the Bunnymen. Die Version von Nouvelle Vague hat was von Chanson, etwas, wie, was in einem Land wie Frankreich wirklich hoch geschätzt wird. Kein Wunder, dass die verschiedenen Sängerinnen der Gruppe hier eigentlich herkommen und in Frankreich auch Solo-Karrieren haben. Man merkt das ihren Interpretationen wirklich an. Die hochgezogene Unterlippe ist so etwas wie sein Markenzeichen. Billy Idol gehört in die 80er wie Boy George, Neue Deutsche Welle und eckiger Tanzstil. Hören wir erstmal seinen großen Hit Dancing with Myself. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing on on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Die 80er neu belebt, Nouvelle Vague haben nichts anderes gemacht und ich denke, dass Herr Eidel persönlich über die folgende Version geschmunzelt hat, waren seine Stücke doch eigentlich raffinierte Popsongs, die er mit dem Punk-Image interpretierte. Inside, in a crowded, lonely night, well, I waited time to think. Besonders gelungen sind die Interpretationen von Nouvelle Vague, wenn es sich eh schon um Chansons handelt. Das britische Duo Soft Cell hat nichts anderes gemacht, was in den 80ern allerdings gar nicht so auffiel, da sie mit Synthesizern und elektronischen Klängen gearbeitet haben. Hören wir erst das Original von Say Hello, Wave Goodbye und dann die Version von Nouvelle Vague. Standing in the door of the pink flamingo, crying in the rain. It was a kind of so-so love, and I'm gonna make sure it never happens again. You and I, it had to be the standing joke of the year. You were asleep around, lost and found, and not for me, I fear. Whoa, whoa, whoa. I tried to make it work, you in a cocktail skirt and me in a suit. Well, it just wasn't me. You're used to wearing less, and now your life's a mess. So insecure, you see. I put up with all the scenes, and this is one scene that's going to be played my way. I can see the makeup sliding down. Hey little girl, you will always make up, so take off that unbecoming frown. What about me? Well, I'll find someone that's not going cheap in the sales. A nice little housewife will give me a steady life and won't keep going off the rails. Take your hands off me. I don't belong to you, you see. Quite a while now, and to keep you secret has been hell. We're strangers meeting for the first time, okay? Just smile and say hello. standing in the door, the pink flamingo crying in the rain. It was a kind of so-so love, and I'm going to make sure it never happens again. You and I, it had to be the standing joke of the year. You were asleep around the lost and found, and not for me, I fear. I try to make it work, you in a cocktail skirt and me in a suit. Well, it just wasn't me. You're used to wearing less, and now your life's a mess. So insecure, you see. Put up with all the scenes, and this is one scene that's going to be played my way. Take your hands on me. I don't belong to you, you see. See the makeup sliding down. Hey, little girl, you will always make up. So take off that unbecoming frown. What about me? Well, I'll find someone that's not going cheap in the sales. Little housewife who'll give me a steady life and won't keep me going off the rails. Take your hands on me. I don't belong to you, you see. Keep your secret has been hell. We're strangers meeting for the first time, okay? Just smile and say hello. Say hello and wave goodbye. For the last time. Dass die Interpretation von Nouvelle Vague auch schon mal etwas Experimentelles, ja bisweilen Mutiges haben, kommt vor allem bei einem Song von The Police zum Tragen. Das Trio um Sting hat ja in den 80ern perfekt Reggae und Rock gemischt und war damit ziemlich erfolgreich. Er hat sogar Fans diverser Genres damit vereinigen können. Hören wir erst The Police mit So Lonely. Yeah. Den Song So Lonely, in dem es um Einsamkeit geht, kann man auch ganz anders interpretieren. Man konzentriert sich auf den Text, baut einige Produktionstricks und Soundeffekte ein und prompt entsteht eine komplett andere Stimmung. Nouvelle Vague machen es vor. Well, someone told me yesterday that when you throw your love away, you act as if you just don't care. You look as if you're going somewhere that I just can't convince myself. I couldn't live with no one else, and I can only play that part and sit and nurse my broken heart. Auf ihrem Album Couleur sur Paris interpretieren Nouvelle Vague französische Songs aus den 80ern neu und sind damit in Frankreich, einem Land, in dem die eigene Sprache ja sogar mit nationaler Quote gefördert wird, angekommen. Ihre englischsprachigen Alben waren in anderen Ländern wesentlich erfolgreicher. Nun nahm man sie auch im eigenen Land wahr, denn dort sind Songs wie Je suis déjà parti von Taxi Girl bekannt, jetzt in der Nouvelle Vague-Version. Je suis déjà partie, fais comme si tu ne m'avais jamais connue, tout est foutu. Je suis déjà partie. Jamais connu. Nun sind sie also endgültig beim Chanson angekommen. Hören wir Ça plane pour moi von Plastic Bertrand in der Version von Nouvelle Vague bis den Nachrichten. Das war der Soundcheck. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt schon mal Thomas Elbern und wünscht eine gute Nacht.